Lieber Papa, zu deinem Geburtstag möchte ich dir etwas vorlesen. Ich habe dir was zusammengeschrieben in einem Büchlein, das ich dir auch übergeben möchte, aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, meine Schrift zu lesen und deshalb habe ich es einfach mal nochmal aufgesprochen als Audio, dass du es dir auch anhören kannst, wenn du das lieber möchtest. Das Büchlein, was ich dir geschrieben habe, das heißt Dream Big. Ich habe dieses Büchlein im Buchladen gesehen und habe gedacht, das ist genau das Richtige, um da was für dich reinzuschreiben. Weil Dream Big, das ist etwas, was ich mit dir verbinde. Und warum, das lese ich dir jetzt vor. Okay, also Dream Big, das ist etwas, was ich von dir gelernt habe und wofür ich dir heute mal Dankeschön sagen möchte. Ich möchte dir aber noch viel mehr danken und dafür nutze ich dieses Büchlein, in das du immer wieder hineinschauen kannst, wenn ich nicht in deiner Nähe bin, du mir aber trotzdem nahe sein möchtest. Lass mich chronologisch beginnen. Das heißt, ich gehe ganz weit zurück bis zum Anfang. Ich danke dir dafür, dass du mir mein Leben geschenkt hast. Durch dich und Mama habe ich das Licht der Welt erblickt und konnte all die wichtigen Erfahrungen sammeln, für die ich sehr dankbar bin. Aber dazu später mehr. Hier an dieser Stelle möchte ich dir ganz besonders dafür danken, dass du für meinen wunderbaren Geburtsort gesorgt hast. Es ist für mich ein Privileg, in Kairo geboren worden zu sein. Nicht nur, weil ich dort die schönste Zeit meiner Kindheit verbracht habe, sondern weil du mich offen gemacht hast. Offen für die Welt, offen für andere Kulturen, offen für andere Sprachen, offen für fremde Menschen. Diese Offenheit beeinflusste mein gesamtes Leben bis heute. Dass ich völlig angstfrei in fremde Länder reise und unvoreingenommen anderen Kulturen gegenüber bin, hat sehr viel mit den ersten 7 Lebensjahren zu tun. Ein großartiger amerikanischer Wissenschaftler, der mich sehr stark beeinflusst hat, Dr. Bruce Lipton, hat sehr viel Hirnforschung betrieben und festgestellt, dass die ersten 7 Lebensjahre die wichtigsten für uns darstellen. Sie sind auf unserer Festplatte, dem Unterbewusstsein, gespeichert und bestimmen, wie wir später im Leben mit bestimmten Reizen und Triggern umgehen. Das war und ist bei mir definitiv so. Gewisse Gerüche, Geräusche, die Wärme der Sonne auf meiner Haut, Pflanzen, Farben, Sand unter den Füßen und vieles mehr lassen in mir das Gefühl von Heimat wach werden. Danke, dass du mir diesen wunderbaren Geburtsort ausgesucht hast. Ich danke dir auch dafür, dass ich nach den ersten 7 Traumjahren herausgerissen wurde und in eine kalte Welt eingetaucht bin. Kalt vom Klima, aber auch kalt von der Menschlichkeit. Wie du dich erinnerst, hat mein Körper und meine Seele sofort und unmittelbar reagiert. Mein erstes Zeugnis aus Emmelshausen, aber auch mein dicker Zeigefinger waren unmittelbare Zeichen. Du denkst jetzt vielleicht, dass ich das zynisch oder ironisch meine, aber dem ist nicht so. Denn heute verstehe ich alle Erfahrungen als wichtiges Instrument, um im Leben herauszufinden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Genauso habe ich ganz viele Erlebnisse, die ich früher als schlimm angesehen habe, inzwischen als wichtige, wertvolle und unverzichtbare Lebenserfahrungen angenommen. Und genau aus diesem Grund bin ich dir auch für die unangenehmen Momente meines Lebens dankbar. Denn, und das wird dich sicher erstaunen, genau die unangenehmen Momente haben in mir eine Eigenschaft wachsen lassen, die ich von dir habe. Ich danke dir dafür, dass ich klar meinen Zielen folge und mich dafür einsetze, egal was um mich herum darüber gedacht und geredet wird. Früher dachte ich, das sei ein egoistisches Verhalten, aber heute bedeutet es für mich, für sich selbst einzustehen, einen geraden Rücken zu haben, sich nicht beim kleinsten Gegenwind umhauen zu lassen. Das ist eine großartige Charaktereigenschaft, die ich von dir habe. Immer wenn ich bewusst Entscheidungen für mich und mein Leben treffe, fühle ich mich dir sehr nah, weil ich merke, dass ich ein Teil von dir bin. Ich danke dir, eine gute Autofahrerin zu sein. Zeitlebens war ich stolz darauf, aus einer Trucker-Familie zu stammen. Auch meine großen Töchter Laura und Luisa haben dieses Trucker-Gen geerbt. Wenn sie Auto fahren, sitze ich stolz daneben, fühle mich absolut sicher und denke, wie schön es ist, dass diese Tradition weitergelebt wird. Ich danke dir dafür, dass ich unermüdlich lerne und mich weiterbilde. Auch wenn meine Themen nicht unbedingt deine Themen sind, geht es doch vielmehr um den Kern des Ganzen, nämlich wissbegierig zu sein und immer weiter zu lernen. Das hält fit und jung. Ich danke dir, dass ich von dir das Jugendlichkeitsgen geerbt habe. Wir Hunsrücker sind einfach aus einem anderen Holz geschnitzt und halten ganz viel aus. Früher hat eine gute Freundin zu mir gesagt, ich sei eine Powerfrau. Damals habe ich mich nicht so gesehen. Aber heute schaue ich voller Stolz auf mein Leben zurück und frage mich manchmal, wie ich das geschafft habe und immer noch schaffe. Und trotz der vielen Anstrengungen, trotzdem im Schnitt wesentlich jünger auszusehen als andere 51-jährige Frauen. Das habe ich eindeutig von dir. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich danke dir, dass du mir den Lebenswillen vorgelebt hast. Er hat mich kämpfen lassen, als es um mein Leben schlecht gestellt war. Dieser starke, ich sage gerne, dieser Hunsrücker Lebenswille hat mir die Kraft für das Unmögliche gegeben. So wie auch du ihn hattest, als es bei dir so hoffnungslos aussah. Wenn ich dich so fit und glücklich sehe, dann freue ich mich für deinen Lebenswillen, den du an mich weitergegeben hast. Denn ohne den wären wir beide nicht mehr da. Ich danke dir, dass ich als Kind eine unglückliche Ehe erlebt habe und sehr darunter gelitten habe. Auch hier ist es nicht ironisch gemeint, sondern so, wie ich es sage. Diese negative Erfahrung war sehr wichtig für mich, weil ich früh erkannt habe, dass ich so nie leben wollte und meinen Kindern das auch ersparen wollte. Deshalb habe ich so schnell einen Schlussstrich unter meine erste Ehe gezogen, auch wenn es zunächst für meine Kinder eine schlimme Erfahrung war. Aber wie auch ich an negativen Erfahrungen gewachsen bin, sind meine Töchter es auch. Aber für mich war es das Beste, was mir passieren konnte, da ich die Liebe meines Lebens gefunden habe. Dafür danke ich dir. Ich sehe, dass auch du nun glücklich bist und freue mich für dich. Auch hier haben wir wieder etwas gemeinsam. Ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass es immer wichtig ist, Träume zu haben und sie umzusetzen. Das habe ich, wenn ich zurückblicke, fast vollständig getan. Erstens, mein Traum, Mutter zu sein. Er erfüllt mich mit dem größten Glück. Zweitens, meine Liebe des Lebens gefunden zu haben. Das ist ein wunderbares Geschenk. Drittens, endlich meine Berufung gefunden zu haben. Ich habe dich immer dafür beneidet, dass du sie schon gefunden hast. Bei mir hat es etwas länger gedauert und kostete einige Erfahrungen. Aber jetzt weiß auch ich seit 2 Jahren, wie es sich anfühlt, wenn der Beruf zur Berufung wird. Viertens, und das ist noch nicht ganz erfüllt, meine Heimat zu finden. Ich habe mich nie zu Hause gefühlt in Deutschland. Zwar konnte ich mich arrangieren, aber bin nie wirklich angekommen. Das hat sich letztes Jahr geändert, als wir in Namibia waren. Es war Liebe auf den ersten Blick und das Gefühl von, jetzt bin ich angekommen. Diesen Traum umzusetzen, das ist mein nächstes Ziel. Und so wie es aussieht, auch nicht mehr so fern. Jetzt kann ich es dir nachempfinden, wie du dich gefühlt hast, als du den Entschluss gefasst hast, nach Ägypten auszuwandern. Eine Mischung aus Vorfreude, Abenteuerlust und Herzklopfen. Aber ein wohliges Herzklopfen. In diesem Moment fühle ich mich dir so nah und so verbunden, weil ich weiß, dass du es nachempfinden kannst. Letztendlich hast du den Samen in mir gesät. Die Liebe zu Afrika wurde mit meiner Geburt in meine Wiege gelegt. Und nicht nur die Wiege der Menschheit, sondern meine Wiege bzw. Heimat liegt in Afrika. Auch wenn ich dort leben werde, werde ich dir ganz nah sein, weil wir uns so ähnlich sind. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer so aussieht, aber auf den zweiten. Danke für die Erfahrung, die du mir geschenkt hast. Ich liebe dich. Deine Karin.